herzlich willkommen zum Uncast Episode 160. Hack the Planet! Genau. Und warum? Ja, das werdet ihr noch hören, warum das ist. Erstmal darf ich euch ganz herzlich begrüßen hier zu der neuen Episode, denn heute wird's interessant. Das werden ein paar unbequeme Fragen, sag ich mal, aufgeworfen, die ich eigentlich gar nicht wirklich reinbringen wollte in die Sendung. Ja, weil ich finde, es hatte am Anfang eben hier nichts drin zu suchen. Deswegen hatte ich das alles in der Rieses-Wochensicht gemacht. Und jetzt ist eben Zeitpunkt gekommen, wo ich es eben doch nicht mehr verhindern kann. X-Keyscore, NSA, Spygate, ja, Prism. Was hat's damit aus sich? Was bedeutet das für Android? Das werde ich im Thema heute mal erörtern. Bestimmt sehr kontrovers. Ja. Dann natürlich wieder jede Menge News. Da gibt's auch was sehr, sehr Interessantes diesmal. Und die Community war auch sehr aktiv. Und diesmal wieder zwei Apps der Woche gleich. Ja. Warum? Ja. Beide für, sagen wir mal, kleine Gruppen bei Android. Gut, aber ich komme jetzt erstmal zum Thema. Ja, ist eigentlich heute nur ein Thema. Ist die Android Cloud noch sicher? Antwort: Nein. Definitiv nein. Keine Cloud ist im Prinzip mehr sicher. Ja. Und das ist nicht übertrieben. Jeden Tag gibt's neue Enthüllungen, ja, nicht nur von Snowden, sondern auch von anderen Journalisten. Und das geht alles sehr viel weiter, als man gedacht hat. Auch eine Zusammenarbeit mit dem BND scheint es gegeben zu haben. Somit sind wir nicht sicher. Ja. Die Android Cloud ist deswegen insbesondere gefährdet, da ich mit Android Cloud meine das Google-Universum. Ja. Und schon von Anfang an war klar, dass Google ein Ziel der NSA ist. Google hat bestritten, dass sie davon Kenntnis haben über ein Projekt namens Prism. Da war dann aufgetaucht, ja, die müssen das sagen. Und in der Tat ist es so, die NSA kann Firmen dazu zwingen zu lügen oder sie machen sie strafbar, und das sind keine Kavaliersdelikte. Dafür können die Verantwortlichen jahrzehntelang ins Gefängnis kommen. Und das will natürlich keiner. Ist unglaublich, Leute. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ihr heute hört, das hätte ich vor einem Jahr selbst noch nicht geglaubt und hätte gesagt, Verschwörungstheoretiker, Quatsch. Ja, muss eingestehen, die schlimmsten Befürchtungen der Verschwörungstheoretiker waren alle nicht schlimm genug, für die Wahrheit abzudecken. Um es mal sehr zu dramatisieren. Aber was bedeutet das jetzt? Die Android Cloud ist nicht sicher. Das bedeutet Google Drive, offen wie ein Scheunentor für die NSA, die Dokumente, ja, die Bilder, alles, was man ablegt, der Terminplaner, ja, und so weiter und so weiter. Alles offen. Das bedeutet hauptsächlich, dass es für die normalen Benutzer kaum interessant ist. Wenn es um brisante Firmendaten geht allerdings, und das wird ein Problem sein, denke ich mal, für Android, ist es nicht mehr zu empfehlen. Wirtschaftsspionage ist Bestandteil, so wie das aussieht, der Taktiken vor allem von Tempora. Das ist das britische Geheimdienstprojekt, das ungefähr so schlimm ist wie das Prism der NSA. Arbeiten auch da zusammen. Gut, das bedeutet im Prinzip, sobald ihr brisante Daten habt, könnt ihr das nicht mehr über die Android Cloud, über die Google Cloud machen. Ja. Was sind brisante Daten? Ja, das ist natürlich eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Ja, für die einen ist es brisant, dass es im Geheimen bleibt, wenn die sich getroffen haben mit Person XYZ, ja, weil der oder die, ja, auf der Watchlist von der Freundin steht, ja, dann ist das unglaublich und wichtiger denn je. Für die anderen ist es andere Sachen. Ja. Es ist nicht immer was Illegales, das die Leute verbergen wollen, denn der Spruch, wer nichts zu verbergen hat, das ist ein Spruch aus einer ganz schlimmen Zeit im Prinzip, ja, der da zutreffend war. Und der hat mit der Realität nichts zu tun. Jeder hat was zu verbergen. Wer nichts zu verbergen hat, ja, der ist verdächtig. Ganz einfach. Das Ende der Privatsphäre habe ich hier geschrieben. Und es sieht fast so aus. Vor allem, wenn man eben ein Smartphone benutzt. Wie soll man da noch dagegen vorgehen? Übrigens, jetzt gerade vor ein paar Minuten habe ich auf Android Central auch einen Bericht gelesen, der klipp und klar sagt, dass auch das FBI das Mikrofon aktivieren kann, um Leute, Personen mit einem Android-Handy abzuhören. Das wird sicherlich auch für den Mitbewerber gelten. Ja. Was daran ist, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt noch keine Bestätigung. Allerdings wird es ja schon seit geraumer Zeit vermutet, dass das so funktioniert. Angeblich soll es absolut nur für Terroristen und Kinderpornografie zu verfolgen genutzt werden. Ja, das sind schon zwei sehr dehnbare Begriffe. Ja, was so ein Terrorist ist, ja, und naja, Kinderpornografie, gut, da ist es vielleicht ein bisschen eindeutiger, ja. Aber auch da gehen die Meinungen von Staat zu Staat übrigens auseinander. Ja, für die USA ist vielleicht schon etwas anrüchig, was bei uns noch erlaubt ist und umgekehrt vielleicht. Ja. Also da gibt's einfach keine deutlichen Grenzen. Wie denn auch? Ja. Beim Prädikat Terrorismus ist es noch schlimmer, was das zu definieren, was das ist. Da streiten sich schon viele Fachleute sehr lange darüber, ja, nicht erst seit dem 11. September. Und eine Antwort, eine definitive, kann es natürlich nicht geben. Ja. Für die einen Freiheitskämpfer, für die anderen Terrorist. Für die einen ist man Terrorist, wenn man Raubkopien anfertigt. Ja. Für die anderen, ja, es ist nicht so lange keine körperliche Gewalt im Spiel ist, ja, und so weiter. Also das ist eine Diskussion, die kann ich hier nicht führen, klar, und will ich auch nicht führen. Das Problem ist, man hat vielleicht Sachen, die möchte man nicht preisgeben. Denn die Privatsphäre, das ist etwas, was jeder Bürger ein Recht darauf hat, und er darf alle Möglichkeiten nutzen, um seine Privatsphäre zu schützen. Und das bedeutet Kryptographie. Eine gute Sache hat, was Snowden hier aufgedeckt hat, für uns viele gute Sachen, aber auch für die Amerikaner hat es eine gute Sache, nämlich das Wissen, dass Kryptographie sicher ist. Snowden hat es eindeutig gesagt, ja, und hat auch selbst im Vorfeld schon, damit es nicht früher auffliegt, bevor er das Land verlassen konnte, mit den Journalisten über GPG kommuniziert, ja, und es gibt auch für Android eine App, APG, die hatte ich hier auch schon öfter mal vorgestellt, damit kann man auch auf Android PGP verschlüsselte Dateien und Texte ver- und entschlüsseln. So. Das Problem ist allerdings, dass wir eine fest integrierte Cloud haben eben in Android, und da ist es nicht ganz so einfach, diese auszublenden. Ja. Zum Beispiel, wenn man einen Kalender eben aktiviert, ja, dann werden dort, wenn man standardmäßig dort eben was reinschreibt, die Daten abgelegt in die Cloud und nicht etwa nur auf dem Gerät. Ja. Das Gleiche gilt für Kontakte beispielsweise und etliches andere. Ja, weil eben das Google-Universum auch da drin ist. Ich möchte noch mal ganz kurz noch betonen, dass ich Google in keiner Weise hier diskreditieren möchte. Im Gegenteil, Google hat klar gemacht, dass ihnen das überhaupt nicht schmeckt. Ja, und die Gerichtsverfahren, teilweise offen, teilweise im Geheimen, die Google führt gegen die US-Regierung, sind aussagekräftig. Nur das Problem ist, und das hat auch Google durch die Blume durchscheinen lassen, sie haben keine legale Möglichkeit, dagegen was zu unternehmen. Da sind teilweise geheime Gerichte, das hört sich schon echt schlimm an, aber das ist so, die FISA-Gerichte, die sind geheim. Die Urteile werden nicht veröffentlicht. Ja. Und da wird was entschieden und da muss Google Folge leisten. Die haben ja gar keine Chance, weil Google nämlich unter die Jurisdiktion von der USA fällt. Und das ist das Problem. Wenn man zum Beispiel einen Server in Island hat, dann sieht das ganz anders aus. Da kann sich dann die USA wiederum nur auf die technischen Möglichkeiten verlassen, eben die Cloud dort abzuhören über die verschiedenen anderen Quellen. Aber die kann nicht hingehen zu der Firma in zum Beispiel in Island und sagen, ja hier, wir möchten jetzt Zugriff auf die Daten haben. Ja? Und wenn ihr das nicht macht, dann kommt euer Chef ins Gefängnis oder was weiß ich, alle Verantwortlichen ins Gefängnis. Ja? Das geht nicht. Das geht nur in den USA. Aber das Problem ist dann eben, dass man auf Ausweich-Apps gehen muss. Beispielsweise CalDAV-Kalender und synchronisiert die dann zum Beispiel mit OwnCloud. Ja? OwnCloud auf dem Server in einem Land, wo eben kein Zugriff stattfindet. Deutschland ist übrigens ein Land, auf dem Zugriff stattfindet. Offenbar, BND hat offenbar auch Daten an die NSA weitergeliefert. Und dann ist man auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter und kann dann eben die Daten so synchronisieren. Oder man entschließt sich sogar, überhaupt keine Synchronisation zu machen, ein Third-Party-Kalender installieren, der vollkommen abgeschottet ist, der überhaupt nicht synkt, ja, oder vielleicht nur ein Backup auf die SD-Karte macht, die man dann übertragen kann auf den Rechner. Dasselbe mit E-Mail. Gmail, Google Mail, ist natürlich ein absolut super Argument für Google, ja, für Android, ja, und das ist das beste Mail-Programm, das es gibt, ganz einfach. Ja, die best oder der beste Mail-Service. Vom Programm her gibt es vielleicht noch ein paar gibt's noch ein bisschen Diskussionsbedarf, aber vom Service her einwandfrei, ja, spitze. Seit Jahren nutze ich Google Mail und muss sagen, ich bin nie enttäuscht worden. Dennoch ist jetzt natürlich die bange Frage, will man das weiterhin nutzen, wenn man weiß, dass alle Mails gelesen werden können von den entsprechenden Stellen. Vielleicht macht man ja irgendwas mal, was dann irgendwann in Zukunft illegal wird und kommt dann automatisch auf diese schöne Watchlist. Ja. Aber die Frage ist natürlich jetzt, was nimmt man dann als Alternative? Beispielsweise gibt es auch Apps als E-Mail-Clients, die sind sehr, sehr gut, zum Beispiel K9 Mail. Das ist ein Programm, das sehr viele Lorbeeren schon von der Community bekommen hat. Und mit dem kann man wiederum andere Mail-Server, aber auch Gmail übrigens, abfragen, parallel. Ja, und hat dann eben die Daten quasi rausgelöst, zumindest mal. Das heißt, man kann Gmail benutzen, ja, aber zum Beispiel die Mails holen, ja, von Gmail und dann eben auf dem Handy lassen, beziehungsweise dann eben, ja, da kommt es nämlich eben wieder, dann synken mit was anderem. Ja. Das ist aber nicht ganz so einfach, das anzurichten. Ihr seht, wo das Problem ist. Ja. Ich könnte euch da empfehlen, zum Beispiel, wenn ihr sagt, nein, ich möchte meine Mails nicht mehr über Gmail jetzt bekommen und die nicht mehr dort archivieren, weil übrigens nach, ich glaube, 30 Tagen, laut Gerichtsbeschluss der USA, sind E-Mails nicht mehr geschützt. Also nicht nur für die NSA nicht mehr geschützt, sondern für alle Ermittlungsorgane, wie zum Beispiel das FBI oder auch kleinere Polizeieinheiten, ja, Stadtpolizisten beispielsweise, dürfen auf diese Mail legal zugreifen. Es gibt keinen Datenschutz mehr bei Mails, die älter als 30 Tage sind in den USA. Das heißt, jeder Ordnungshüter oder zumindest mal Dienststelle könnte da dann legal drauf zugreifen. Deswegen heißt es Mails rausholen. Ja, die Archivfunktion ist eine super Sache. Ja, gerade letzte Woche habe ich sie wieder gebraucht. Aber wenn man das dann eben nicht will, rausholen. Ja. Und es dann eben so einrichten, zum Beispiel ein anderer Server, beispielsweise, wie gesagt, in Island oder in Österreich beispielsweise, Schweiz, ja, ist möglicherweise ein guter Anfang, die Mails dort hinleiten lassen von Gmail. Automatischer Forwarder setzen, ja, dass sofort direkt die Nachricht von dem Gmail-Account geschickt wird auf die andere E-Mail-Adresse und dort dann in der Cloud eben auf dem eigenen Server beispielsweise machen. Es gibt Serverdienste oder Cloud-Dienste oder Webspace-Dienste, die bieten eine freie Wahl an, ja, wo man denn den Serverstandort haben will und garantieren auch teilweise, dass da auch wirklich keine Daten auf US-Servern gespeichert wird, so dass eben da zumindest mal legal kein Zugriff bestehen kann. Ja. Das wäre also zum Beispiel sowas, ja. Anderer E-Mail-Account bei einem sicheren Server einrichten, was immer das auch ist, und dort in eben die Mails hinleiten, kann neuen Mail installieren auf dem Handy. Aber das Problem geht auch noch etwas tiefer, nämlich bis zur Betriebssystemebene. Ja. Android ist größtenteils Open Source, aber es sind tatsächlich einige Programme, ja, einige Teile, die eben nicht frei sind, sprich von den Netzbetreibern her dürfen die nicht frei sein oder anderweitig. Da gibt es Alternativen. Ich kann euch mal grundsätzlich die Seite prism-break.org ans Herz legen. Da gibt es nämlich für alle möglichen Software, Betriebssysteme und auch für Android ein paar alternative Vorschläge. Zum Beispiel schreiben die hier, dass als freie Alternativen, die hier deutlich besser sind als das Original sozusagen, was die Abhörsicherheit betrifft. Dieses Synonygen Mod, ja, wird offiziell genannt von dieser Prison Break Organisation. Und Replicant, das ist ein freies Android-System, komplett frei. Das wird auch von der FSF unterstützt, von der Free Software Foundation, direkt. Da läuft auch momentan ein Funding-Projekt, um das weiter nach vorne zu bringen. Leider ist dieses Replicant nicht gerade mit vielen Geräten kompatibel. Ja, also die ganz neuen sind da eh nicht drin. Ja, ich habe da hier eine ganze schwache Liste: HTC Dream, das ist das G1, Nexus One, Nexus S, Galaxy S, S2, S3, Galaxy Nexus, Galaxy Tab 2, 10.1, Galaxy Tab 2, 7.0 und etwas, was ich nicht kenne, Goldelico GTA 04. Und das ist alles, was jetzt offiziell hier unterstützt wird. Und da könnt ihr schon sehen, dass es auf jeden Fall noch ein bisschen was bedarf. Es ist immer ein Problem bei der Free Software Foundation. Gute Lösung, die aber nur wenig laufen. Ja. Dann Browser ist auch so ein Problem. Also wer den integrierten Browser Chrome zum Beispiel bei den neuen Systemen benutzt, der ist auf jeden Fall gefährdet. Ja. Firefox OS wird hier empfohlen beziehungsweise Firefox als Browser auf dem Android-Handy, Firefox OS auch als Alternative zu Android, ja, weil die auch auf Android-kompatiblen Smartphones und Tablets laufen, ja, aber ich weiß nicht genau, ob ich dazu bereit wäre, schon jetzt hier Android komplett runterzuschmeißen, Firefox OS drauf zu machen. Das schießt ein bisschen über das Ziel raus. F-Droid als freie Open-Source-Alternative zu Google Play Store, weil über den Play Store können natürlich auch Programme eingeschleust werden, die wiederum Hintertüren haben. Google darf die nicht sagen, darf das auch nicht verhindern, falls die NSA da solche Programme einschleusen will. Bei diesem F-Droid, das hatte ich schon mal installiert gehabt, da findet man also wie gesagt nur freie Programme und da hat man eigentlich schon eine Community hinten dran. Es wird auch hier drauf geachtet, dass nicht jeder Dreck hier reinkommt. Ja. Von daher würde ich schon sagen, man kann es doch mal angehen. Ja. Muss den Haken natürlich setzen, damit man auch Programme aus anderen Quellen außer Google Play installieren darf. Wer da sehr paranoid ist, der kann natürlich nach jeder Installation das Häkchen wieder rausmachen. Ja, das Das ist natürlich eine Möglichkeit. Gut, also ich möchte es mal damit hier bewenden lassen mit den freien Alternativen. Also prism-break.org könnt ihr euch da mal anschauen. Ja, ich habe auch einen ganz, ganz großen Artikel verlinkt zu dem Thema das Ende der Privatsphäre von bekannten Internetgrößen. Ja, Phil Nicholson übrigens von Android Central ist auch dabei, mit der bezaubernden Kelly Lewis zusammen und viele andere. Und da sagt auch zum Beispiel René Ritchie, dass jeder auch für sich selbst ein Stück verantwortlich ist. Ja, nicht nur Big Brother gibt's da, sondern Little Brother gibt's auch da. Das heißt eben auch, dass man selbst gucken muss, dass man seine Software absichert, denn nicht nur die Regierung will hier spionieren, sondern auch unter Umständen andere wollen an Daten in dem Handy rankommen. Von daher muss man natürlich selbst aufpassen und gucken, dass man da sich absichert. Also kurz gesagt, unfreie Software, ohne dass das Source Code geprüft werden kann, zu nutzen, ist nicht mehr sicher. Definitiv nicht mehr sicher, weil die Firmen, wie gesagt, dürfen nichts sagen, dürfen sich auch nicht dagegen wehren, sofern es US-Firmen sind, für beides gilt das natürlich. Und von daher ist es nicht mehr sicher, Closed Source Software zu benutzen, weil da überhaupt keine Kontrolle mehr stattfinden kann. Ja, und das geht natürlich nicht. Gut, also Android Cloud sicher, um es jetzt nochmal deutlich zu sagen, nein, die Android Cloud ist nicht mehr sicher, damit meine ich die Google Cloud. Aber, und jetzt eben die Einschränkung, wenn Daten zum Beispiel veröffentlicht werden, dann braucht man hier keine große Panik zu machen. Ist zum Beispiel vollkommen sinnlos, ein Fotoalbum, das man veröffentlichen will, also öffentliche Fotos, die dann auch ins Internet kommen, dass man die dann auf einem super sicheren Server außerhalb der USA speichert, damit die NSA dann nicht rankommt. Ich meine, das könnt ihr euch ja vorstellen, ne? Wenn etwas veröffentlicht ist, dann kommen die auch dran. Ja? Also das heißt, nur wer Daten hat, die wirklich brisant sind, beziehungsweise wo man selbst eben haben möchte, dass die nicht in falsche Hände geraten, dann sollte man sich den Schritt machen. Vielleicht auch zweigleisig fahren, warum denn nicht? Ja, ich habe jedenfalls auch daraus meine Lehren gezogen und habe eben ganz private Daten aus der Cloud abgezogen. Ja, me, Mr. Cloudman. Ja. Und habe die auf eine verschlüsselte Partition gesetzt. Ich nutze ja zum Glück Linux, da brauche ich mal auch von daher schon mal kein neues System mehr zu installieren, weil auch das kam ja raus, dass Microsoft eben auch eine Hintertür für die NSA offen hält, beziehungsweise Sicherheitslücken an die NSA weiterreicht, noch bevor sie gefixt sind, um ins System einzubrechen. Ich habe dann eben hier eine sehr stark verschlüsselte Partition gemacht und besonders brisante Dateien, wie zum Beispiel mein persönliches Tagebuch, das niemals veröffentlicht wird, ja. das ist dann zum Beispiel nochmals GPK verschlüsselt mit 4020 Bit, habe ich glaube ich genommen, ja, Schlüssel. Und das geht eben nicht sonst, ja. Und das wird dann nur noch lokal gemacht. Gut, gut, also so viel zu dem Thema. Und wie gesagt, ich habe hier die beiden Links für euch reingeschrieben. Das ist ein Thema, da könnt ihr euch totlesen dran. Und da könnte ich auch jetzt noch stundenlang quatschen darüber, weil es wirklich brisant ist. Und leider etwas, was man vorher nie für möglich gehalten hat, hat sich dann eben doch als wahr erwiesen. Jetzt kommt das große Umdenken, was macht man, was geht raus aus der Cloud, ja, schwere, loses Benutzen der Cloud ist vorbei, ja, definitiv vorbei. Also für mich wird das Leben mit dem Smartphone, dem Tablet jetzt wieder ziemlich oder ein ganzes Stück schwieriger, ja, als es vorher war, wo alles so schön geklappt hat mit dem Synken, ohne Probleme, einfach so automatisch, ja. Genau. Damit ist dann vorbei. Also, dann komme ich mal zu den News. Das Chromecast hat ja für Aufsehen gesorgt. Und siehe da, die ersten haben schon Erfolg vermeldet. Root haben die geschafft, geschafft, Root drauf zu machen. Oder zu rooten, Mensch, Root drauf zu machen. Ah, die Wurzel drauf zu machen, ja genau. Nein, zu rooten haben die es geschafft. Und haben auch tatsächlich, einen Gameboy-Emulator zum Laufen gebracht auf dem Teil. Genial, der erste Schritt, ich hab's ja gesagt, ne? Da werden bestimmt bald noch ganz andere Sachen möglich sein mit dem Chromecast. Und da komme ich auch später nochmal dazu. Ich habe es aber jetzt von der Abfolge her mal anders da eingeordnet. Leider mit dem neuesten Update ist das Routen mit der vorher bekannt gewordenen Lücke nicht mehr möglich. Da will wohl Google die Firmen ein bisschen beschwichtigen. Ja klar, wenn das jetzt schon geroutet worden wäre, dann hätten die ganzen Filmfirmen gesagt, okay, aber nicht mit Filme angucken, ja, aber nicht mit dem Chromecast, das ist zu unsicher. Und das wäre es dann gewesen mit dem Chromecast. Dasselbe hat ja auch Google TV das Problem gehabt. Da hat Google einfach das auf den Markt gebracht und dann haben es alle großen Sender in den USA gesperrt. Fakt ist, Google TV hat gefloppt. Ja. Gut, weiter. Moto X, das ist auch ein Thema, was ich eigentlich wollte behandeln, hier groß, aber da ist mir doch wieder die NSA in den Weg gekommen. Das Moto X ist einfach zu teuer. Wer die Veröffentlichung verfolgt hat, der hat gesehen, dass es keine Zauberei gab, es gab keine Sachen, was vorher nicht schon angekündigt war. Die Leistungsdaten waren wie erwartet eben Midrange, keine große Geschichte. Das ist nicht das große erwartete Android-Handy, sondern das ist nur ein ganz normales Mittelklassen-Android-Handy für Normalos. Ja. Ist ja auch ganz okay soweit, kein Thema. Wenn da nicht etwas wäre, der Preis. $199 mit Vertrag. Mit Vertrag. Und da muss ich sagen, nein. Ganz einfach, nein. Dafür kriegt man einen Nexus 4 mit 8 GB schon bald, ja. Und das kann einfach so nicht sein. Ich meine, ohne Vertrag wohlgemerkt, ohne Vertrag, ja. Und da muss ich ganz klar sagen, ich weiß nicht, was da los war, ob das ein Zugeständnis an die Carrier war, ob das jetzt eben hier zeigen soll, dass Motorola weiter seinen Kurs beibehält und nicht etwa jetzt nach dem Kauf von Google komplett als Google Phone-Schmiede da genutzt wird. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall waren auch die Kollegen in den USA extrem enttäuscht von dem Preis. Ja, $199 Vertrag, was ist das? Ich meine, warum sollte man dann kein Nexus 4 kaufen, ja, das wesentlich bessere Leistungsdaten hat, ja, und viel günstiger ist ohne Vertrag, viel günstiger. Ja. Die Kollegen schreiben auch $199 ohne Vertrag. Das wäre etwas, was die Leute dann gemacht hätten, wo ein Totschlagargument da gewesen wäre für ein Mittelklasse-Telefon. Ja, aber wenn man doch eins von den besten Handys haben kann, ja, kaum teurer ohne Vertrag, dann ist es doch sowas von sinnlos. Sowas von sinnlos. Das Nexus 4 kriegt man mit Vertrag teilweise schon für 1 €. Ja. Warum sollte ich dann $199 ausgeben für ein Handy, das nicht die Leistungsdaten hat? Also ich kann es nicht verstehen. Ihr wisst es, was ich damit sagen will. Ja, das wollten eben auch die Kollegen in den USA so sagen. Die waren erschüttert. Was noch interessant war auf Verizon, nur auf Verizon momentan, wird auf dem Moto X jede Menge Bloatware zu finden sein. Auch das eine Befürchtung, die wahr geworden ist. Hier hat sich offenbar ganz einfach Google bzw. Motorola nicht gegen die Netzbetreiber durchsetzen können. Es wird weiterhin diese Bloatware geben, ja, wie zum Beispiel Ryzen Tones, Voicemail und V2 Navigator. NFL Mobile ist auch noch drauf. Also es ist schon auch da wieder eine Sache. Also es ist nichts mit Stock Android. Ja, es ist übrigens auch keine Google Edition Android. Ja, wobei man sagen muss, dass die UI als Vanilla durchgeht. Also mir ist da nichts aufgefallen, was jetzt nicht der Vanilla UI entsprechen wird. Aber es wird nicht als Google Edition vermarktet und es ist auch kein Stock Android. Ja, definitiv. Ja, später soll es dann wenigstens noch eine Google Edition geben von dem Moto X. Ja, aber zurzeit ist die nicht verfügbar. Bei AT&T soll es dann tatsächlich für $575 kommen, die 16 GB Version, und $630 die 32 GB. Gut, ich glaube, dazu brauche ich dann nichts mehr weiter zu sagen. Da kriegt man schon ein richtiges Telefon dafür. Dann Sony Xperia Z Ultra kommt am 12. September. Das sind mal wieder gute Nachrichten, dass Sony darauf warten viele. Ja, Preise liegen wahrscheinlich so um die 670, 680 Euro. So sind die auch schon vorzubestellen bei Amazon. Vielleicht gibt es noch einen kleinen Preisdämpfer. Gegen Schluss ist ja noch ein Moment. Das 6,44 Zoll Display mit dem wunderbaren Triluminous. Erinnert mich irgendwie an Harry Potter, ich weiß auch nicht. Und am Snapdragon 800 Prozessor wird dann eben am 12. September offiziell ausgeliefert werden. Jawohl. In den USA kostet das Ganze $799. Das scheint ein schlechtes Zeichen zu sein, übrigens auch. Ja. ich hoffe, dass es bei uns dann nicht hier teurer wird als die vorangekündigten von Amazon festgelegten 679. Ich gucke noch mal kurz rein. Vielleicht hat sich da ja was noch geändert. Na, dann gucken wir mal. Ja, 679 Euro immer noch als Preis fürs Vorbestellen noch genannt. Dann gab es noch was Unschönes von Samsung zu vermelden, nämlich, dass eventuell Samsung bei den Benchmarks ein bisschen geschummelt hat, dass die nämlich ihr System so angepasst haben, dass wenn Benchmarks laufen, dass dann die Systemleistung weitaus höher geschaltet wird, als sie normalerweise im Betrieb ist. Ist mir nicht ganz klar, weil wie Samsung da argumentiert, ist durchaus nachzuvollziehen. Heutige moderne Systeme takten beispielsweise ihren Prozessor herunter. Ich habe hier zum Beispiel ein Laptop mit 2,3 GHz Quad-Core, 2,5 GHz, Entschuldigung, aber jetzt im Moment läuft er gerade mit 1,2 GHz Quad-Core. Also da ist schon zu sehen, dass die Prozessoren, und das ist auch vor allem bei den Handys so, um Strom zu sparen, nur dann hochgetaktet wird, wenn auch die Leistung angefordert wird. Die Frage ist, wird diese Leistung auch zur Verfügung gestellt, wenn andere rechenintensive Dienste laufen, außer Benchmark, oder wird mit einem Algorithmus komplett erkannt, ob hier ein Benchmark-Programm läuft und dann eben hochgeschaltet zu einem Punkt, der niemals erreicht wird in der normalen Benutzung. Das wäre Betrug, meiner Meinung nach. Aber Samsung sagt, nein, unser Telefon funktioniert halt so, dass eben hochgetaktet wird, wenn die Leistung angefordert wird. Das wäre normal. Ja. Die Benchmarker sagen, die wird nur angefordert, wenn Benchmark-Tests laufen. Ja. Von daher ist es schon ein bisschen ärgerlich und ich weiß gar nicht, warum Samsung sich da die Mühe macht, vermutlich um eben da die Schwierigkeiten bei der Lieferung mit dem Snapdragon versus Exynos Prozessor zu umgehen, weil eben nicht genug Octa-Core Prozessoren geliefert werden konnte, wurde eben jetzt die Benchmarks vielleicht deswegen ein bisschen geschönt, damit die eben gut aussehen, auch mit dem Quad-Core, mit der Quad-Core-Version. Ich meine, dass da was nicht stimmt, da kann man ja schon sicher sein. Ne? Also sehr seltsam alles. Es gibt übrigens für die Leute, die ein Fotos 4 taugliches Handy, wie zum Beispiel das Nexus 4 haben, ein schönes How-to, eine kleine Beschreibung, wie man das am besten machen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach am Anfang. Da muss man schon ein paar Sachen beherzigen, dass das richtig gut klappt. Und das kann eben da hier gesehen werden in dem Artikel von Talk Android. Ich habe den hier auch verlinkt. Und die interessierten Leute könnten sich das mal angucken. Es ist wirklich sehr gut gemacht. Es müsste danach viel besser klappen mit dem Photosphere. Dann gibt es jetzt noch eine Neuigkeit von Google. Ein standortbasierter Dienst von Google Now ist jetzt hier gemacht worden oder angekündigt worden. Das soll in den nächsten Tagen kommen. Was ist das genau? Und zwar eigentlich etwas, also Newsfeed, ja, ist das. Und eigentlich etwas, was man schon lange vermutet oder vermutet hat, dass es schon lange gemacht werden sollte. Ja. und zwar ganz einfach, wo man sich aufhält, ja, dass dort aus der lokalen Umgebung eben dann Newsfeeds auftauchen bei Google Now. Und eigentlich, wie gesagt, ist das etwas, wo man gedacht hat, das wird's doch normalerweise schon geben. Ne? Aber dem ist nicht so. Bisher waren das eben nur über regionale News und es wurde nicht abgefragt, wo derjenige ist. Und dann eine entsprechende Meldung gezeigt, das soll sich dann jetzt ändern. So dass man eben auch aus der nächsten Nähe quasi aktuelle Nachrichten hat, damit man weiß, was drumherum vorgeht. Auch das ist eine gute Verbesserung, sage ich mal, sofern man noch eben Google die standortbasierten Daten schicken möchte. Ich mache das schon noch, weil ist mir ehrlich gesagt wurscht, ja, wenn die NSA weiß, wo ich bin. Google darf es eh wissen, aber die NSA darf es auch wissen, dann können die mal, was weiß ich, es genauer unter die Lupe nehmen, sollen meine Handykamera einschalten, da gibt es einen Stinkefinger, ganz einfach. So, Chromecast, um es da nochmal drauf zurückzukommen, ist eher Android als Chrome OS und das hat mich dann doch überrascht, weil das Teil heißt ja Chromecast, wurde auch bei der Präsentation direkt mit Chrome genannt, also Chrome OS. Aber es sieht so aus, dass eben, schreibt The Verge, hier das ganze System, was da drauf läuft, eher ein Android-basiertes System ist, als ein Chrome OS-basiertes. Und das wurde eben hier von einem GTV-Hacker-Team herausgefunden. Und das ist eine abgespeckte Version von Android aus dem Google TV und nicht etwa eine abgespeckte Version des Chrome OS. Ja. Das bedeutet auch, dass noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen in Zukunft, wie das kleine Teil hier genutzt werden kann. Eine faszinierende Geschichte. Interessant allerdings, dass jetzt auch ein Android-basiertes System unter Chrome, unter dem Chrome-Namen, unter dem Chrome-Brand verkauft wird. Weia, was hat denn das zu bedeuten? Ja. Wow. Das ist schon mal interessant. Werden wir jetzt noch mehr Geräte sehen, Erweiterungen, Ähnliches, das unter Chrome vermarktet wird, aber Android ist, na, mal schauen. Für die Home-Media-Geschichten sollte das sollte in Zukunft noch einiges kommen. Ja, ich glaube nicht, dass das Chromecast das einzige ist, was da kommen wird oder gekommen ist von Google. Auch noch interessant, Chromecast, so ein kleine Anekdote am Rande, ist, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, ja, die Google-Entwickler haben, sind ja alles richtige Geeks, ne? So wie es gehört. Mhm. Und ja, ein Geek ohne Hitchhiker's Guide to the Galaxy, das geht ja schon mal gar nicht. Die Chromecast-Modellnummer ist übrigens H2G2 42. Also H2G2 42. Und wer Hitchhiker's Guide to the Galaxy kennt, H2G2 ist die offizielle Abkürzung für Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und die 42 ist natürlich die Antwort auf die Frage über das Leben, des Universums und allem. Ja, das ist dann 42. Und Das Modellnummer, wie gesagt, H2G2-42 ist natürlich episch, ja, absolut episch. Das nur aber nur am Rande, wer darauf Wert legt. Also ich finde es schon genial. Leider noch eine schlechte Nachricht für die Leute, die hier in Deutschland auf das Chromecast denn warten. Der ein Offizieller von Google Deutschland hat auch nochmal gesagt, dass Stefan Keuschel hat es gesagt, dass es noch keinerlei Planung gibt für das in Deutschland zu veröffentlichen. Es gibt noch keine Termine, keine Ankündigungen, ob ihr habt richtig gehört, ob und wann die das Chromecast bei uns kommt. Ja, ganz, ganz schlecht. Ich komme auch nochmal dazu, wer es nicht überwarten kann. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Da komme ich gleich noch mit dem Community-Teil dazu. Eins habe ich noch in den News. Android ist jetzt auch bei den Tablets vorne. Wir können uns also freuen. Auch bei den Tablets ist die Vormachtstellung von Apple jetzt endgültig gebrochen. Ja, mit satten... Moment, guck ich mal. Mit satten 67% zu 28,3% hat Android jetzt die Nase vorn im Tablet-Markt. Wohlgemerkt im Tablet-Markt. Die einzige Bastion, die bisher noch Apple verteidigen konnte, ja, ist gefallen. Und ich habe auch jetzt gerade wieder die Zahlen gesehen. Da liegt Apple mit dem iOS insgesamt dann nur noch 16, noch was Prozent und Android ist also weit, weit, weit vorne. Das ist schon gruselig. Das ist schon gruselig. Ja. Langsam kriege ich Angst. Ich glaube, vielleicht ist es langsam Zeit, mal wieder so ein kleinerer Mitbewerber mal unter die Lupe zu nehmen. Ja. Ich würde mir ja gerne mal das Firefox OS angucken, ja, wie das so läuft. Und das Ubuntu Edge, sobald das rauskommt, wäre ich auch mal gespannt darauf, wie das aussieht. Aber mit dem Ubuntu Edge, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ja, ob das da, wie das da wird. Ja. Also Firefox OS ist schon draußen, habe aber keine Möglichkeit, ans Handy zu gelangen. Leider. Gut, dann komme ich mal zu den Community-Geschichten. Und zwar der Markus hat sich gemeldet, jawohl, unser Markus hat sich gemeldet nach dem letzten Podcast. Und zwar ging es darum, dass die Geräte aus dem Market verschwinden, ja, oder wie die verschwinden, wenn man die mal da aktiviert hat. Also im Play Store kann man dann seine Geräte sehen und da wurde eben die Frage gestellt, wie kann man die löschen? Und man kann sie tatsächlich nicht löschen, aber der Markus hat gesagt, die verschwinden nach der Deaktivierung nach einiger Zeit automatisch. Man kann es nicht selbst machen, aber sie verschwinden doch automatisch nach einer gewissen Zeit. Allerdings die genaue Zeit weiß man nicht. Und wie gesagt, müssen auch dann inaktiv sein, deaktiviert sein. Und dann werden die irgendwann von Google selbst gelöscht. Genau. Dann etwas, was eigentlich zu den News gehört, aber da war der Stefan schneller. Der hat mir nämlich hier schon in der Community einen Themenvorschlag geschickt. Und zwar ist das über den offiziellen Dienst zum Finden und Löschen von Android-Geräten. Hat er leider den Giga-Artikel verlinkt. was ist es also? Google hat jetzt, erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, Google hat jetzt die Möglichkeit dann gegeben, demnächst wird das Ganze nachgerüstet, wenn das sein Handy verliert, genau zu gucken, wo liegt das Handy, also ein Standort basiert, wo liegt das Handy, wo ist das Handy? Und man kann es auch per Klick dann über den Computer daheim löschen, komplett ein Wipe ausführen, so dass derjenige, der das hat, nichts mehr mit anfangen kann. Ja. Und zum Glück die eigenen Daten weg, dann eben weg sind und derjenige, der das zum Beispiel hat oder zur Sicherheit eben, wenn man es verloren hat, dass man eben da die Daten nicht mehr hat. Wer dann danach wieder ein Backup braucht, kann sich ja an die NSA wenden, vielleicht spielen die dann wieder was auf. Ja, wird ein bisschen dauern, aber... Also Search and Wipe-Funktion dann offiziell prinzipiell, wenn man so will, fürs Android dann integriert oder im Android integriert. Wobei ich glaube, dass es nicht einer zusätzlichen Funktion bedarf. Ich denke, das wird nur eine Änderung von der Website sein, wo man dann eben diese Funktion manuell ausführen kann. Also, soweit ich da informiert bin. Aber das müssen wir mal schauen. Ja, gut. Dann Vorsicht, Warnung, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ich habe hier von dem, ja, auch von dem Stefan, ja, der war sehr aktiv, ja, Stefan, ne? Super, danke, danke. Da gab's einen Link zu Amazon, wo ein Händler den Chromecast anbietet für also frech 79 Euro, ja, Frechheit. Da ist das ganze, ist der ganze Sinn weg, ja, für 79 Euro, weil da kriegt man schon andere Geräte dafür. Ja. Die Besonderheit war ja, dass man mit 35 Euro, ja, man schnell nur so ein, zwei Stück bestellen kann für alle TV-Geräte, die man daheim hat, und zack. Ja. Aber das ist schon ein ziemlich frecher Preis. Okay, gut, egal. Vielleicht würden einige Leute auch das zahlen für das Chromecast, wenn es nur 35 Euro wert ist. Nur das Problem ist, dass das eben nicht offiziell ist. Das bedeutet, es gibt keinerlei Unterstützung in Deutschland und ich kann auch nicht sagen, ob das in Deutschland überhaupt für irgendwas zu gebrauchen ist, ob das überhaupt funktioniert. Netflix, Pandora na gut, bei Pandora bin ich mir sicher, aber Netflix beispielsweise, das ist ja ein Dienst, der geht nur in den USA, der ist bei uns überhaupt gar nicht verfügbar. Das heißt, man müsste bei uns dann tricksen mit vielleicht Tunneln, ja, und so weiter und so weiter. Aber ob man da dann ein Abo abschließen kann über Netflix, ist auch Frage. Das Einzige, was man also eventuell machen könnte, falls das dann auch funktioniert in Deutschland, da habe ich noch keine offizielle Info drüber, eben sein Chrome-Tab streamen, das was ich ja gesagt habe schon in der letzten Sendung, auch an den Fernseher, nicht direkt den Inhalt, sondern eben hier vom Browser an das TV-Gerät. Also ich kann momentan nur, also ich würde davor noch warnen. Ja, ich würde es nicht machen, denn man weiß nicht, was man überhaupt damit machen kann momentan in Deutschland. Man weiß gar nicht, ob es überhaupt noch in Deutschland rauskommt, wann es offiziell rauskommt. Und dann ist auch der Preis hier jenseits von gut und böse. Aber das muss natürlich jeder selbst wissen, nur als Empfehlung, als Warnung, dass sich da das nicht jemand bestellt und dann denkt, er kann das machen, was er in der Demo dort gesehen hat bei Google. dann gibt es noch eine Frage wegen Android 4.3. Was ist neu? Fragt der Michael, was oder verändert? Was habt ihr gefunden? Dialer, Kamera, WLAN, Bluetooth Low Energy, Benachrichtigungsverlauf, eingeschränkte Profile, Emoji-Tastatur. Wo findet man eine komplette Liste? Ja, es ist noch eine koreanische Tastatur, eine Hindi-Tastatur dabei. Eine komplette Liste. Ich glaube, ich hatte in der letzten Sendung das auch schon mal verlinkt. Moment, muss ich gerade mal gucken. Eine offizielle Liste gibt es übrigens nicht. Ja, und die Liste scheint hier auch ziemlich komplett zu sein von Talk Android. In der letzten Folge, in der Beschreibung ist die verlinkt und das war eben das Multi-User-Enhancement, Bluetooth Smart Technology, Bluetooth AV-CRP, Background Wi-Fi Location, OpenGLES 3.0, DRM APIs für 1080p Video und Netflix, Faster User Switching, Dialpad Autocomplete, Easier Text Input, New Languages und dazu zählen dann eben auch das koreanische Eingabefeld, das Hindi-Eingabefeld und die Emoticon-Tastatur. Genau, also das war das mit der Community. Und jetzt gibt es die Apps der Woche am Schluss, wie immer. Und da haben wir den oder die Smart Camera App von Samsung, jawohl. Die ist geeignet für die Samsung WB-Modelle beispielsweise und andere Samsung-Geräte, die einen Wi-Fi-Zugang haben oder Wi-Fi fähig sind. Mit diesen kann man dann nämlich mit einer App, die auf dem Gerät, also mit dem Smartphone oder Tablet installiert ist, und es muss nicht unbedingt ein Samsung sein, es funktioniert auch wunderbar mit den Nexus-Geräten, kann man dann Bilder direkt von der Kamera auf das Handy übertragen, ja, also einmal gemachte auf Fotografien übertragen auf das Handy, oder man kann direkt fotografieren, es wird direkt ins Handy, im Handy gespeichert, ja. Und was ich sehr genial finde, ist einen sogenannten Remote Viewfinder. Das heißt, man kann zum Beispiel die Kamera irgendwo hinstellen, sich entfernen von der Kamera und dann die Kamera steuern mit dem Handy. Man sieht das Bild von der Kamera auf dem Handy, das wird also übertragen. Und dann kann man zum Beispiel Zoom benutzen, ja, und eben Auslöser drücken. Das könnte man zum Beispiel machen für Selbstporträts, ja, oder aber auch, wenn man die Kamera an eine schwierige Stelle positionieren will und dann sich dann eben quasi, wenn die festgemacht ist am Stativ beispielsweise, dann vom Stativ entfernen will, ja. Oder auch bei Aufnahmen, allerdings weiß ich nicht genau, wie da habe ich noch keine Zeit gehabt, wie das ist, ob man die Belichtung da auch mit einstellen kann, dass man dann eben hingehen kann und die Kamera auf ein Stativ macht, damit ja nichts wackelt, eben die Kamera nicht mehr anfassen, sondern eben das dann auslösen vom Handy aus. Dann braucht man die Kamera nicht zu berühren und dann ist das Bild auf jeden Fall wackelfreier. Ja, gut, also das ist die erste App der Woche. Ich finde, die ist schon ziemlich gut, aber man braucht natürlich eine Samsung-Kamera, die eben auch Wi-Fi hat. Das ist übrigens die DV150ST, 150 WB250F, WB251F, 30F und 800F und die NX300. Ja, die können damit benutzt werden. Ja, aber damit auch noch ein paar Leute mehr was von der App der Woche haben, habe ich noch was anderes. Und zwar, ich habe letzte Woche vorgestellt, ein kleiner Webserver, um über Wi-Fi Dateien hin und her zu schieben, wird ja jetzt anscheinend wieder etwas öfters genutzt werden. Ja, wenn es nicht über die Cloud geht, muss es eben lokal direkt gehen. Und da gibt es von dem Andreas Liebig einen FTP-Server, wo ich sagen muss, optisch nicht sehr pompös, aber funktioniert perfekt, ist schnell und hat nur 89 Kilobyte Downloadgröße. Kann man also auf jedem Handy installieren. Ja, Platz wird das Problem nicht sein. Und man kann hier, wie es sich gehört, natürlich ein Username, Passwort vergeben, frei den Port einstellen, wo dann übertragen wird. Man kann ein Default Directory festlegen, dass der FTP-Client quasi nur darauf zugreifen kann oder der FTP-Server nur darauf zugreifen kann. Und damit kann man dann eben einen kleinen FTP-Server laufen lassen und damit über einen FTP-Client am Computer oder wenn ihr zum Beispiel Linux habt, könnt ihr dann einfach ein Fenster öffnen, zum Beispiel im Nautilus, und dort einfach Ctrl-L, STRG-L eingeben, dann FTP, Doppelpunkt, Doppel-Slash und dann die IP-Adresse, die ihr dann auf dem Display auch sieht. Das ist eure lokale IP-Adresse für das Handy, wenn es im Wi-Fi eingebucht ist. Das dann eingeben, Doppelpunkt, eure Portnummer, die ihr festgelegt habt. Dann kommt ein Requester, wo das System nach Namen und Passwort fragt. Und dann habt ihr das hier eingebunden in eurem Nautilus-Dateimanager, als ob es ein normales Laufwerk wäre und könnt dann Dateien hin und her schieben, wie ihr das möchtet. Und deswegen also unverzichtbar, wenn man ohne Kabel die Daten übertragen will, geht also dann auch recht problemlos dann mit diesem FTP-Server. Klein, super effektiv, ja, und deswegen App der Woche. So, und damit sind wir am Ende des heutigen Uncasts. Ja, ich habe es heute mal richtig gesagt. Ne? Vorher war ja immer der Dativ, ist dem Genitiv sein Tod. Ja? Aber diesmal habe ich es richtig gesagt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr das tun unter Google Plus. Einfach oben der Suche Uncast eingeben und dann Uncast Community unten auswählen. Oder ihr könnt mir eine Mail schreiben, ryo@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com und dabei immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com, ja, mit S hinten. Oh, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen coolen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!